Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für November 2012 von Pfarrerin Elke Markmann. Es liest Christian Bein. Ich weiß gar nicht, was werden soll, wenn ich nicht mehr gut genug sehen kann und meine Finger steif werden. Rita ist 72 Jahre alt. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet. Erst hat sie eine Ausbildung als Schneiderin gemacht. Sie bekam in ihrem Ausbildungsbetrieb auch eine Anstellung. Aber schon bald heiratete sie. Sie bekam Kinder und konnte und wollte neben ihren Aufgaben in Haushalt und Familie nicht mehr voll berufstätig sein. Sie nähte privat für die eine oder andere Nachbarin. Als die Kinder größer waren, machte sie sich selbstständig und verkaufte ihre Produkte auf Märkten und an Bekannte. Sie nähte die ausgefallensten Dinge. Ihre Kundinnen blieben ihr über Jahre treu. Mit ihrem Einkommen konnte sie das Einkommen ihres Mannes etwas aufstocken. Ihr Mann hat auf dem Bau gearbeitet. Er musste gesundheitsbedingt eher aufhören. Aber viel blieb nicht übrig. Heute näht sie immer noch, denn die Rente reicht vorne und hinten nicht. Ihre Einkünfte aus ihren Näharbeiten sind heute dringend notwendig. In den vergangenen Monaten ging das Thema immer wieder durch die Medien. Armut im Alter. Armut von Menschen, die wie Rita ihr Leben lang gearbeitet haben. Menschen mit Minijobs. Als Selbstständige mit geringem Einkommen. Menschen mit immer wieder wechselnden Jobs und ohne zusätzliche Privatrente. Noch vor einiger Zeit war von den Rentnern die Rede, die heute so reich sind wie vorher noch nie. Das hat sich geändert. Die Gesellschaft verändert sich. Armut im Alter wird immer wahrscheinlicher. Auffällig auch, dass es vor allem die Frauen sind, die eine Minirente haben oder gar keine. Auffällig, dass vor allem Frauen auf Grundsicherung angewiesen sind, wie die Sozialhilfe heute heißt. Frauen haben eine oft durch Familienphasen unterbrochene Erwerbsbiografie. Frauen übernehmen Teilzeitjobs, damit sie Beruf und Familie vereinbaren können. Was wir dagegen tun können? Als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte weise ich immer wieder darauf hin, wie wichtig es für Frauen ist, eigene Einkünfte zu haben, sich nicht schwarz bezahlen zu lassen, weil es so bequemer ist. Als Pfarrerin blicke ich auf die alten Weisungen der Bibel. Die Witwen und Armen hatten das Recht, die Erntereste aufzusammeln. Die Witwen und Armen wurden von der Gemeinschaft getragen, wenn sie es nicht mehr alleine schafften. Gut, das ist heute noch genauso. Die Gemeinschaft ermöglicht die Grundsicherung. Was mir auffällt, sowohl in der Bibel als auch im wirklichen Leben müssen die Armen oft genug darum bitten, dass ihnen geholfen wird. Und dieses Bitten kann ganz schön erniedrigend sein. Ich kenne manche Frau und manchen Mann, die lieber nicht zum Amt gehen und sich unterhalb der Grundsicherung durch ihr Leben schlagen, weil ihnen das andere zu unwürdig ist, um Geld und Unterhalt betteln zu müssen, gerade wenn sie wie Rita ihr Leben lang gearbeitet haben. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Muss die Ehrenamtliche um die Erstattung ihrer Ausgaben für die Gemeinde bitten? Oder bekommt sie die selbstverständlich? Wie bedanken wir uns bei Menschen, die sich in der Gemeinde engagieren? Dem Gegenüber mit Respekt und Anerkennung begegnen. Jeder einzelne Mensch, jede Frau und jeder Mann ist ein Ebenbild Gottes. An dem, wie wir die Armen behandeln, können wir absehen, wie viel Raum wir diesem Gedanken geben. In jedem Menschen begegnet uns Gott. Da ist dann Fantasie gefragt, wie wir das den oder die andere spüren lassen können. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für November 2012. Text Pfarrerin Elke Markmann, Sprecher Christian Bein, Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.